Ich bin Berliner, was kann schöner sein? Ein stolzer Deutscher und kein Türkenschwein. Doch wenn ich meine Stadt heute sehe, dann tut es mir im Herzen weh. Alle Gangs ziehen durch die Nacht. Was habt ihr aus Berlin gemacht? Berlin bleibt deutsch! Besatzer kamen und verschwanden. Und auf Kanaken, Parasiten lassen wir uns nicht länger bieten. Türken, pack und scheiß den an. Raus aus unserer schönen Stadt. Berlin bleibt deutsch! Berlin bleibt deutsch! Berlin! Ich die alten Fotos vor vom Fackelzug des Brandenburger Tor. Braune Kolonnen im lodernden Schein. Genau so wird's bald wieder sein. Wenn all die Not ein Ende hat für Großdeutschlands Reichshauptstadt. Berlin bleibt deutsch.